Der Fälscher hat denn auch bei seinen Arbeiten selbstverständlich echte Urkunden als Vorlagen zu Rate gezogen. Es ergibt sich das unter anderem aus dem Schriftbefund, siehe Hessel und Wiebel, Seite 327. In den Diplomen für Bergamo und die Klöster nennt der Fälscher als Rekognoszenten Umfridus. Auch diesen Namen hat er aus einer Vorlage, denn ein Kanzler Umfridus hat, wie aus echten Diplomen hervorgeht, vom Februar 1045 bis Ende November 1046 in der Kanzlei Heinrichs amtiert. Vor bzw. nach diesen Daten sind andere Kanzler in der Kanzlei beschäftigt gewesen. Selbstverständlich hätte nun ein praktischer Fälscher die zu der Rekognition des Umfridus passenden richtigen Datumsangaben aus seiner Vorlage mit herübergenommen. Er würde sich schwer gehütet haben, willkürliche Daten anzugeben, da man ja auf der Gegenseite durch Befragung des vielleicht noch lebenden Umfridus oder anderer Kanzleibeamter jedenfalls auch mit Hilfe echter Urkunden ermitteln konnte, wann Umfridus rekognosziert bzw. nicht rekognosziert hatte. Was ergibt nun eine Vergleichung der Datierung mit der Rekognition? Die in den beiden Diplomen übereinstimmende Rekognition durch Umfridus weist auf die Zeit zwischen Ende Februar 1045 und Ende November 1046. Hierher müssen also auch die Daten gehören. Wie verhält es sich aber damit? In B passt das Inkarnationsjahr und das Königsjahr zu 1041, dann aber ist die Indiktion um 2 Einheiten, die Ordinationszahl um 10 zu hoch. Sie würde also erst zu 1051 gehören. Weder für 1041 noch für 1043 noch schließlich für 1051 bis 1052 ist aber die Rekognition durch Umfridus möglich. Noch komplizierter aber ist der Fall in D. Hier passen freilich, abgesehen von dem um eine Einheit zu niedrigen Königsjahr, alle Zahlenangaben auf das Jahr 1047, aber dazu stimmen wieder alle anderen Angaben nicht. Die Rekognition ist für das Jahr nicht mehr möglich. Siehe Hessel und Wiebel, elastische Datierung. Noch eklatanter beweist folgender Umstand die Unmöglichkeit, dass die Turiner Fälschungen praktisch aktuellen Beweggründen entsprungen sein könnten. Die Urkunde für Modena will noch für den Bischof Ingo von Modena ausgestellt sein. Das Datum dieses Diploms, der 16. März 1038, bezeichnet aber einen Zeitpunkt, an dem Ingo bereits tot und sein Nachfolger Wiebert schon im Amte war. Denn die erste von Wiebert gegebene Urkunde, die noch in originaler Gestalt erhalten ist, ist bereits vom 17. Februar 1038 datiert. Somit müsste man annehmen, der Auftraggeber, eben der Bischof von Modena, hätte um 1054 bis 1059 nicht mehr aus den Akten oder einfacher durch Erkundigung am bischöflichen Hofe feststellen können, wann Bischof Ingo gestorben bzw. dessen Nachfolger das Amt übernommen habe. Das heißt, man müsste sich zu der Annahme entschließen, schon um 1054 bis 1056 habe am Bischofshofe über Ereignisse von größter Wichtigkeit, die kaum 20 Jahre zurücklagen, völlige Unklarheit geherrscht. Eine Unklarheit, die auch noch auf eine handgreifliche Weise in dem Äußeren des Falsifikates in Erscheinung tritt. In der Urschrift wird eigentümlicherweise der Anschein erweckt, als ob der Name des Bischofs zu Anfang in eine ursprünglich freigelassene Lücke nachgetragen worden sei. Das könnte mit einer Unsicherheit des Schreibers begründet werden, der nicht gewusst haben mag, welchen Namen er einsetzen sollte. Nicht bei dem Schreiber, der die benötigten sachlichen Unterlagen von seinem bischöflichen Auftraggeber erhielt, sondern bei dem Auftraggeber liegt die Unsicherheit. Und eben bei diesem ist solche Unsicherheit ganz und gar unmöglich. Es bietet sich noch ein dritter Weg, um die wahre Natur der Turiner Fälschungen zu erkennen. In der Urkunde D nimmt König Heinrich das Kloster S. Salvator zu Tolla und das des heiligen Constantius in der Diözese Turin in Schutz gegen die Übergriffe des Erzbischofs Wido von Mailand und verleiht den Äbten das Recht, sich an beliebigem Ort weihen zu lassen. Dem König ist zu Ohren gekommen, dass der Erzbischof Wido die ihm zustehende Schutzgewalt über die Klöster dazu missbraucht habe, um beide Abteien schwer zu schädigen. Auf Bitte der Bischöfe von Turin und Brescia nimmt sich Heinrich ihrer an, bedroht durch den Erzbischof im Wiederholungsfalle mit schwerer Strafe und Entziehung aller Rechte. Siehe Hessel und Wiebel, Seite 352. Man vergegenwärtige sich die Situation. Die Äbte der genannten Klöster haben unter Bedrückung durch ihren Schutzherrn, den Erzbischof Wido von Mailand, zu leiden und sie sinnen auf Abhilfe. Endlich kommen beide geistlichen Herren überein, zur Abstellung des Übelstandes eine Maßnahme zu ergreifen, die ohne Frage das Verkehrteste, Unwahrscheinlichste, Lächerlichste und Dümmste darstellt, auf das ein Mensch in gleicher Lage verfallen kann.